Zu Hause habe ich ein Home Assistant System und hier habe ich einen Podcast Assistant. Schere! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meißen Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der sich extra frische Socken angezogen hat. Oder sind es doch die vom letzten Mal? Hi René. Ja, hallo und Na? Herzlich willkommen da draußen an den digitalen Großschweinempfangsgeräten ja. zu einer weiteren Ausgabe unseres erfolgreichen Podcasts. Irgendwas ist doch immer. Folge 170. Oh mein Gott. Und heute ist, wie immer, wollte ich fast sagen, der 31. Juli 2024, 25 natürlich. Oh Gott. Ja, geht gut los. Und wir machen heute wieder Zweisamkeit auf der Dachterrasse. Weil es so schön war, wiederholen wir das Ganze. Ich glaube, Marc guckt noch seinen Bohnen beim Wachsen zu oder der kommt hier als Muskelpaket an, weil er sein Fitnessprogramm. Ich bin auch gespannt, diese geheime Mission, ne? Ja, diese geheime Mission. Ich glaube, er hat im Moment sehr viel um die Ohren, also er lässt sich entschuldigen. Ja. Wir bringen dafür vollstes Verständnis auf. Noch sind wir geduldig. Genau. Wir haben nur eine halbe Stunde auf ihn gewartet und nein, war alles von weg abgesprochen. Und du musst ja mal sagen, du hast, habe ich gesehen, eine halbe Stunde vor der Sendung hast du den Termin angenommen. Kann das sein? Ja, manchmal mache ich es erst, manchmal mache ich es erst drei Stunden nach dem Termin. Ja, habe ich auch schon gemerkt, ja. No. Es muss ja alles korrekt sein. Ja, soll ja auch gut, Weil wenn ich mir mal die Frage stelle, hatte ich eigentlich den Termin angenommen? Ja. War ich eigentlich mit dabei? Dann brauche ich nur einen Kalender gucken. Genau, statt dem Podcast. Das hat also mehr einen dokumentarischen Hintergrund. Ja, ich fühle mich dann auch besser, wenn du dann zugesagt hast, auf jeden Fall. Stefan, ich dachte, wenn wir so gemütlich auf der Dachterrasse sitzen. Ja, oh, was denn jetzt? Und du hast doch mal diese Kaffee. Ist das ein Schnitzel? Nee, das ist Kuchen. Kuchen. Macht sich gut im Podcast. Möchtest du gerne ein Stück Mohnkuchen? Ich habe auch eine Serviette, ich teile die gleich mit Meine dir. Oma hat immer gesagt, Mohn macht doof. Ja, genau deswegen, komm. Lecker, aber dann habe ich klebrige Hände, ja, oder? Ja, du kriegst von mir ein Tuch. Holen? Nee, machst du so. Du lieb. Kannst hier den Deckel nehmen als Unterlage. Nimm den andere Seite vom Deckel, Innenseite. Du musst den Deckel wieder zumachen. So. Danke, aber, das ist aber lieb. Bitte, bitte. Wegen Kuchen, ja? Ja, wir hatten, heute war ein Dreh mit Kuchen irgendwie. Und okay. Da war ein bisschen Kuchen über. Hm. Ist aber nicht selbst gebacken. Nee? Oh, das ist aber eine schöne Serviette. Du, wir haben doch hier auch was. Ja, aber wir brauchen jetzt den Podcast nicht unterbrechen. Ja, warte, stimmt. Ich krieg das schon hin, einhändig. Okay. Dankeschön. Also es ist eine Serviette im Format 5 cm mal 4 cm. Ist ein wenig schief gegangen. Es soll ja nur gut. für die Dankeschön. Fingerspitzen sein, bitte, bitte. Ja, das ist lieb von dir. Also, dann müssen wir da jetzt auch von abbeißen? Ne, musst du nicht. Du kannst auch erst reden und dann abbeißen. Du man prostet nicht mit Kuchen. Hau einfach rein oder erzähl irgendwas. Lecker. Vielen Dank, René. Ja, bitte, bitte. Dank den Leuten, die den nicht geschafft haben, weil er ihnen nicht geschmeckt hat. Ach so, ne? Oh, ich hatte Flau im Magen. Du, ja, aber tatsächlich wirklich, weil ich habe, als ich mit dem ganzen Kuchen ankam, ich habe schon zwei Stücken Sahnetorte gegessen. Nach dem zweiten Stück war mir auch ein bisschen übel. Echt? Ja. Ja. Gut. Also, man muss ja dazu sagen. Guck mal, Dachterrasse-Kuchen. Geil, ja, Dachterrasse-Kuchen. Haben wir schon im Folgentitel, ist doch gut. Wir gucken wieder auf den Berliner Fernsehturm. Die Sonne scheint, das war heute nicht den ganzen Tag so. Nee, das ist heutzutage auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr. Nee. Und bin wirklich. Aber was ist mit diesem Wetter los? Jetzt hör doch mal auf, über das Wetter zu meckern. Hey, was ist mit diesem Wetter los? Es ist Sommer. Also ganz ehrlich, von den letzten 6 Wochen, da war doch nur ein Wochenende, war doch nur ein einziges Wochenende, wo die Sonne geschienen reicht hat. Reicht doch. Ja, toll, reicht doch, sagt er. Naja. Für so einen Netflix-Nachmittag reicht das natürlich. Ja. Jetzt ist August schon wieder. Also. Mhm. Von daher, Entschuldigung, wenn wir ein bisschen schmatzen, aber der Kuchen schmeckt halt. Ich habe gehört, wenn du Informationen vermittelst und dabei beschäftigt bist, dann kommt es viel besser bei den Leuten an. Authentischer. Nee, das bricht sich besser ein. Ach so, naja, dann an. Ich muss dazu sagen, Stefan macht so eine Schmatzgeräusche nicht bewusst. Macht der Auto, macht der mit Absicht gerade. Ja. Oh, Stefan, kommt da noch ein Auftrag ran? Nee, da wird Ruhe benötigt. Ach so, oder er will Krach machen. Ja, nee, wie aufmerksam. Wir wurden ja gerade isoliert. Oh. Ach so, der Kopierer. Ja, interessant. Mein Chef druckt jetzt. Sehr, sehr rücksichtsvoll. Vielen Dank dafür. Ein Chef ist schon im Urlaub, ein Chef ist schon im Feierabend und der andere arbeitet noch. Mhm. Ne? Genau. Ja, ist Sommer. Da passt doch Sommerferien auch ganz gut. Ich habe nämlich rausgefunden oder mich hat erstaunt in den Nachrichten, wie gut die Berliner Schüler Abitur machen. Da war ich ja ein bisschen entsetzt. Ist das schon durch? Na klar, sind doch schon alle in den Ferien. Okay. Und das bedeutet? Du musst ins Mikrofon sprechen. Ab heute, für 10 Tage, ach, René hat sich hier noch, was ist das? Wasser. Aus der Dose. Dosenwasser. Oder auch ein Energy-Drink, man weiß es nicht. Ab heute, für 10 Tage, ist übrigens ganz Deutschland in den Ferien. Alle Bundesländer haben Sommerferien. Und in 10 Tagen ändert sich das wieder. Dann fangen die ersten schon wieder mit dem neuen Schuljahr an. Ja, ihr wisst, damit Deutschland nicht geflutet wird von urlaubswilligen Menschen, sind Ferien ein bisschen verteilt regional. Das ist gestaffelt so ein bisschen, ne? Ja. Berlin ist diesmal spät dran. Vielen Dank, René. Ja, wie gab es irgendwas also, Bahnbrechendes? Abitur, ja. Bestnote 1,0. Wie viel Prozent der bestandenen Prüfungen haben das Abitur mit 1,0 bestanden? Fünf. Was ja mega ist. 5% sage ich. Nee, nur 3,4. Aber finde ich trotzdem erstaunlich. 14.373 bestandene Prüfungen und 489 haben 1,0. Und wie viel 80? 84? 489, also ja. 500 fast. Wie viel Prozent? Stefan, du kannst ja nicht die eine Zahl. Achso, es sind 3,4%. Ja, das hast du schon gerade genau. Eben gesagt. Und erfolgreiche Abiturprüfungen waren 94,5%. Okay. Na? Also ist da eine niedrige Durchfallquote? Ja. Man muss dazu sagen, wird ja oft kritisiert, ne? Richtig, genau. Darauf wollte ich hinaus. Wird ja oftmals gesagt, dass es zu einfach ist irgendwie. Und wenn man es dann vergleicht, durch die Führerscheinprüfung fallen 50%, ja. Abitur mit 1,0. Wir hatten das in einer der letzten Aufgaben. Richtig, genau. Und was ich erstaunlich fand, beste weibliche Abiturientin, 899 von 900 möglichen Punkten. Was soll denn dieses Geschlechterding? Steht ja so in der Statistik. Und, der beste männliche Abiturient, 891 von 900 möglichen Punkten. Und mich hat da mal interessiert, ich habe Abi 99 gemacht, du hast doch... 97. 97, nee. Echt? Hast du noch dein T-Shirt? Abi 97? Nee, ich habe kein T-Shirt, ich war auch nicht beim Abi-Ball. Nee? Nee, ich brauchte doch nur das Abitur und nicht die Feier. Ach so, ich war echt? An dem Tag, wo Abi-Ball war, arbeiten. Okay. Nö, ich kann mich an meinen Abi-Ball noch erinnern. Und ich an meinen auch. Ich saß in der Regie von 1A Fernsehen damals. Das passt, ja. Kann ich mir auch noch erinnern. Nee, und mich hätte mal interessiert, wie es damals war und so eine Geschichte. Aber, ja, gibt's nicht. Weil diese Statistik mit ausführlichen Zahlen für Berlin gibt es erst seit ganz wenigen Jahren. Das ist nie lange neu. Richtig. Und deswegen finde ich es auch übertrieben zu sagen, in diesem Jahr, das ist ein neuer Rekord. Klar. Erste Statistik, neuer Rekord. Genau, richtig. Wir legen immer mit Rekorden los. Das auf jeden Fall. Ne? Ja, schade. Also kann man nicht sagen, wie es damals war. Aber gut. Herzlichen Glückwunsch an alle, die das Abitur bestanden haben. Und an alle, die es mit 1,0 bestanden haben. Wahnsinn. Und viel Spaß allen denen, die es nochmal machen müssen. Richtig. Sind ja auch ein paar. 5,5%. Ne? Ja, bei dir, wie läuft's bei dir? Wir haben einen kurzen Wechsel gehabt jetzt, ne? Dadurch, dass wir... Genau, wir müssen dazu sagen, die Aufzeichnung ist diesmal eine Woche früher. Ja, das heißt, was wir jetzt erzählen, kann sein, dass das schon extrem veraltet ist. Nein, das ist wie Fernsehen halt, ja. Ja. Nee, deswegen war natürlich die Zwischenzeit ziemlich kurz gewesen, aber ein paar Highlights gab es ja trotzdem. Ja. Wir haben... in den Mietergärten, die wir haben, haben wir ein kleines Sommerfest gemacht. Mm, war ganz cool gewesen. Wir haben so ein paar Mitmachaktionen dort veranstaltet, unter anderem Öl selber machen, was ganz cool war. Öl selber? Wie aus Pflanzen, oder? Nee, du nimmst Sonnenblumenöl und dann machst du da Kräuter rein, zum Beispiel Thymian, Oregano, Knoblauch und dann legt man das einen Monat lang ein, also lässt es einen Monat drin und dann kann man das Öl benutzen und dann hat das halt den Geschmack das Kraut, was man das da reingemacht hat. Schlecht, ganz coole Sache. Wir haben, oder Salz selber machen, war auch ganz cool. Mhm. Wenn du ein bisschen Salz hast, so einen Mörser, also so ein, nee, wie heißt denn, wo du so mit der Hand so einen kleinen Klöppel hast und in so einer Schale zerdrückst. Und dann kommt da auch Kräuter mit rein. Ja. Auch eine ganz coole Sache. Und so Geschmackstester, also einer hatte vorbereitet, hat so eine Tasche gehabt, voll mit so kleinen Geschmacksproben, so Früchten gemacht. Und so. Nee, und dann musstest du mit Augen zu erraten, was es ist. Und dann gab es halt saure Sachen, süße Sachen. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Ja, dann haben wir unseren Lehmofen in Betrieb genommen mit Pizza. Mhm. Pizza im Lehmofen gemacht. Okay. Also war ein schönes Event gewesen. Und Wetter, die entscheidende Frage? Ja, wir waren tatsächlich auf Regen vorbereitet. Hm? Hat der Wetterbericht ja auch, ist ja, also ganz ehrlich, wenn du heute Wettermann bist, sagst du, wird regnen, hast du gute Chancen. Hast du doch echt den Beruf verfehlt, oder? Ja. Hast du überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn die Leute ständig anlügst? Nee, also wettertechnisch war es überraschend, hat es dann nicht geregnet. Hm? Wir waren aber vorbereitet, wir hatten Regenschutz aufgebaut. Ja. Von daher, nee, das ist ganz gut gelaufen, also bin ich sehr zufrieden mit gewesen. Ja. Na, freut mich. Ich war ja auch schon in den Mietergärten bei dir. Das stimmt, du warst mal da. Und kennst sogar den Lehmofen. Naja, genau, richtig. Ja. Ja. Ja, ganz coole Sache. Ja, was macht dein anderes Naturprojekt, wenn wir schon dabei sind? Da steht jetzt an diesem Wochenende die erste Tour an. Mhm. So eine kleine Schmetterlingsführung. Wird erstmal ein Prototyp, genau. Deine eigene jetzt sozusagen. Genau. Schön. Ja, testen mal, also damit wir es dann nächstes Jahr ordentlich anbieten können. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Also das dient jetzt erstmal dem, um rauszufinden, was kann man noch besser machen. Mhm. Du merkst, bevor wir starten, wollen wir schon Dinge besser machen. Nein. Deshalb wie auf Arbeit. Und deswegen, also ich bin, bin ganz entspannt, wird auch jetzt nicht so mega voll. Wetter, ich weiß nicht, ey. Ich hoffe, es regnet nicht. Am Wochenende wird es nicht doll, kann ich dir schon sagen. Ja. Ja, umso besser. Ja. Zum Testen noch besser, nee. Genau. Ja, und dann ist ja, steht ja bei der Sommerurlaub bevor. Richtig, denn du bist ja in der nächsten Ausgabe gar nicht dabei. Das können wir ja schon sagen. Stehe ich alleine hier, wenn Marc wieder keine Zeit hat. Na, oder wir zeichnen die auch gleich noch im Anschluss auf. Ja. Ach, ja. Kriegen wir schon hin. Ja, wo geht's hin diesmal? In Nordsee. Mal was Neues. Ja. Ja. Nee, nachdem wir letztes Jahr ausgesetzt haben, dieses Jahr mal wieder die Ostfriesen besuchen. Den Otto machen. Ja, genau. Der ja aus Enten kommt. An der Wandern, also an der Nordsee wandern ist ein bisschen schwierig und vor allem langweilig, weil gerade aus Friesland ist ja so platt. Ja, wie sagt man so schön, du siehst schon einen Tag vorher, wer dich besuchen kommt. Ja, genau. Richtig. Muss nur weit genug gucken. Ja, ja. Ist ja richtig, ne? Aber ja, also ich habe gehört, ich weiß nicht, wie es dir geht, Die Ozeane, also auch Ostsee und Nordsee, werden ja auch immer wärmer. Mhm. Wie ist es für dich? Merkst du das? Oder? Na, jetzt bei Nordsee ist es ein bisschen schwierig mit Baden, weil die ist ja immer auf der Flucht. Ne? Also ich sag nur, Wattmeer. Muss ja hinterhergehen, ja. Und wenn sie da ist, dann stehst du halt, also ist kein schönes Baden. Mhm. Also ich sag mal so, die Wiedervereinigung hat einigen Leuten das Ostseevergnügen gebracht. Ah, ja, also, die haben profitiert. Definitiv. Ja. Also die Ostsee ist, glaube ich, ein Gewinn. Ja. Aber ja, man kann in der Nordsee auch baden. Also gibt es natürlich auch Strände, die jetzt nicht von diesem Wattmeer oder ist ja ein Wattmeer, Pool ich im weiß Hotel. Nicht, wie es heißt. Das ist kein Hotel. Ach so. Das ist Ferienwohnung haben die auch unweit vom Meer. Also okay. So weit weg, dass man auch bei Flut nicht in Gefahr ist. Aber, das ist ja. Schon mal gut. Nee, Pool brauchen wir nicht. Also da ist tatsächlich ein Freischwimmbad, also was ein bisschen erstaunlich ist, aber da sind halt viele Campingplätze auch an der Nordsee. Ja. Aber nicht wie wir es kennen, so mit Bäumen und Wald, sondern tatsächlich freie, platte Fläche. Ach so. Und die haben dann auch Freibäder mit dazu. Hm. Genau, brauchst du ja an der Nordsee auch diese Nordsee-Karte, das ist ja ähnlich wie bei der Ostsee, diese Kurtaxenkarte. Ja. Und dann hast du dann meistens so ein paar Sachen mit drin. Kenne mich gar nicht aus, ehrlich gesagt. Ja, es gibt Gebiete, da musst du tatsächlich da sowas wie Eintritt extra zahlen. Ja, da kostet jeder Tag, den du dich in dieser Zone aufhältst, nochmal extra. Ah. Aber frag mich nicht nach Preisen. Ich glaube so 2-3 Euro mindestens pro Person am Tag. Ja. Es gibt ja auch in Deutschland eigentlich keine Maut für da können wir uns glücklich schätzen, ja. Straßen. Aber doch, es gibt, glaube ich, einen Primatentunnel, ne? Ich glaube, bei Rostock oder so. Da hatte ich nämlich neulich mit einem Kumpel telefoniert. Schöne Grüße an Marco an der Stelle. Und der war da gerade und wollte durch einen Tunnel fahren. Und da auf einmal hat er die Hand aufgehalten. Genau. Ja, ne? Ja, das ist schon krass, wenn dann wenn du für eine Straßennutzung zahlen musst. Wobei ich glaube, dass er auch im guten Verhältnis dazu steht, wie diese Straße dann gepflegt ist. Man Richtig, regt sich ja immer gerne über deutsche Straßen auf. Ja, also wenn man darauf keinen Bock hat, dann muss man nach Italien, Österreich oder Schweiz, glaube ich. Dann muss man auch zahlen wahrscheinlich. Die Highlights um die Ecke, ja, wo man dann eine ordentliche Straße hat, aber auch ordentlich zahlt. Also? Man kann ja alles haben. Naja, Qualität hat halt seinen Preis, sagt man ja nicht umsonst, ne? Also von daher, bei dir, Vorrückblick, irgendwas gewesen jetzt die letzte Woche, war ja nur eine Woche, nicht zwei. Ja. Hast du Wohnungsprobleme? Wohnungsprobleme? Nee, ich habe eine Wohnung. Ich meine in der Wohnung. Geht voran, Schritt für Schritt, ne? Immer so. Plaisés waren das letzte. Richtig, da muss ich mich morgen mal kümmern, wann die endlich kommen, weil das jetzt doch schon... ich habe ihnen das Geld vor zwei Monaten überwiesen und so, ich habe noch nichts gesehen. Genau, richtig. Oh. Nee, muss ich mich mal erkundigen. Ansonsten... War das auf www.schalosie.ru? Ach so, deswegen der Rechtschreibfehler? Nein, also... wird sich klären und ja, also ich fühle mich recht wohl da drin und habe mich dran gewöhnt. Also es ist echt schön und freue mich. Ja. Liegt irgendwas an die nächsten Wochen? Eine Hochzeit steht an, nicht meine eigene. Jetzt am übernächsten Wochenende heiratet ein Kumpel. Ja. Und vergiss den Witz nicht mitzunehmen. Vergiss den Witz nicht mitzunehmen. Muss ich mir noch aufschreiben, genau. Muss ich nochmal nachhören. Ne? Muss ich dem DJ dann das Mikro klauen, genau. Und ich freue mich schon drauf. Ich überlege halt, was ich anziehe, weil Wetterprognose sagt jetzt wieder, Regenmantel? Es wird doch ein bisschen wärmer. Oh. Ab Ende nächster Woche wird es wärmer, wenn wir Glück haben. Da kommt ein Hoch. Ja. Und dann mal sehen. Also, und jetzt kriegen wir tierischen Besuch hier. Ja. Da ist der Malu. Hallo. Ja, aber wollte Malu auch mal ins Mikro rein. Ja, hat aber nicht gemacht. Ja, der ist sehr süß von unserer Kollegin und ist ziemlich frech. Ja, Hunde so an sich. Ja. Hochzeit wird schon cool und mal sehen, was das für ein Wochenende wird. Naja, wünsche ich auf jeden Fall viel, genau, viel Spaß. Die Braut ist Krankenschwester und da wurde mir schon angekündigt, es kommen natürlich auch ganz viele... Andere Krankenschwestern. Ja. Oh, da kannst du ja deine ganzen Bewegchen zeigen. Ich überlege, ob ich eine Ohnmacht vortäusche. Na, mal gucken. Ja, wir steht sind, bei dir noch Hochzeit an? Nee, bei mir steht nichts an. Nee? Nee, alles... Nee, da steht nichts an. Alles erledigt. Alles erledigt. Okay. Ich warte auf den Urlaub. Ja, ne, ist auch das nächste Highlight, ne? Genau. Also mal gucken für euch, wie wir das klären mit der Aufzeichnung, aber. Ja, naja, es wird was kommen. Vielleicht ist René als KI dabei. Zwinki, zwonki. Ja, da wird dein Redeanteil wahrscheinlich ein bisschen höher. Apropos hoher Redeanteil, du hast heute ein paar Themen mitgebracht. Ich habe Themen mitgebracht. Also du ja auch hoffentlich? Nee. Ich bin halt zum Zuhören da. Also wie immer. Ja, ich hatte dir ja ein Stichwort genannt. Leg mal los. Das hat nämlich neulich einer meiner Chefs auch so in einem Meeting so gesagt und ich dachte, was meint der denn? Aber am Ende kennen wir das alle. Nämlich das Valsava-Manöver. Nee. Sagt dir das was? Nee. Valsava-Manöver. Aber ich wette, du hast es schon ganz oft gemacht. Das ist eine Verhandlungsstrategie? Nee. Das Ganze, also drei Versuche hast du. Versuch mal zu raten. Es hat was mit dem menschlichen Körper zu tun. Was? Ja. Ach, hier ist das, wenn man sich verschluckt hat und von hinten einer um dich rumgreift? Nee. Kann man, aber auch bei Schluck auf hilft es eventuell. Luft anhalten. Geht schon in die richtige Richtung? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee. Hast du schon tausendmal gemacht? Hier wirklich? Gegendruck erzeugen, Nase zu halten und dann so Unterdruck erzeugen im Körper. Genau, das ist es. Wie heißt das? Valsava-Manöver. Valsava-Manöver. Mhm, okay. Also, Nase zu halten, Mund zusammenpressen und dann. Und Luft. Man macht das immer im Flugzeug, wenn man richtig, Druckausgleich. Den Ohren. Oder wenn man Ohrenprobleme hat, ne? Also auch für Druckausgleich. Oh, jetzt habe ich Druck auf Ohren. Ja. Jetzt hätte ich sie machen dürfen. Jetzt ist es kaputt, ja. Ist für gesunde Menschen auch total ungefährlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe mal gehört, dass das nicht gesund ist. Naja, wenn du Probleme hast mit sozusagen mit den Ohren, könnte es auch schwierig sein. Oder wenn du Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast, wie zum Beispiel Bluthochdruck, dann ist es auch nicht so empfohlen. Okay, und wann macht man das, außer wenn man Langeweile hat? Also im Flugzeug, logisch, wenn du... Genau. Also obwohl, da hilft Gehen auch. Also ich mache es zum Beispiel schlucken. Auch, wenn ich so ein bisschen erkältet bin. Echt? Ich mache das nicht, wenn die Ohren zum Beispiel auch zu sind, so bei Erkältung, dann mache ich das so und dann... Ja, ganz ehrlich, die sind jetzt zu bei mir, wo ich dieses Manöver gemacht habe. Habe ich gar nicht gesagt, dass man das auch in die Gegenrichtung macht? Ja, offenbar funktioniert es in beide Richtungen. Nee, nee. Aber fand ich sehr interessant und wie gesagt. Weißt du, wo das herkommt, der Name? Nee. Gut. Kann dann ich dir nicht sagen? Kannst du es gibt auch noch eine Hausaufgabe. Sehr gerne. Genau, wird auch zum Beispiel in der Kardiologie verwendet. Also nicht nur, wenn du Ohren sozusagen für die Ohrgesundheit, sondern auch für die Herzgesundheit. Gibt es da auch Anwendungen. Und es gibt auch abgewandelte Manöver dazu. Das wäre jetzt aber, würde zu weit führen, die jetzt alle zu erklären. Okay. Aber die Herkunft können wir mal klären, wer das erfunden hat. Das klingt auch nach irgendeinem Namen, ja. Ne, der das mal gemacht hat. Herr Weisauer. Und der gesagt hat, oh, jetzt sind meine Ohren frei. Ja, also wenn ihr es wisst, könnt ihr uns das auch ganz gern mitteilen, ja. Weil dann werden wir euch ja sehr, sehr schlau dastehen lassen. Richtig. Alle Infos zur Kontaktaufnahme auf berlin-podcast.de. So ist es. Oder hier bei Spotify kommentieren geht ja auch. Ja, genau, die Folge einfach kommentieren. Und vielleicht fallen euch ja auch andere Begriffe ein, die man nicht kennt so vom Namen her, aber die eigentlich das bedeuten, was wir ganz oft tagtäglich machen oder so. Ja. Das wäre auch mal interessant. Kann ich mal ChatGPT fragen. Wir führen zum Beispiel eine Konservernisation. Das fand ich super. Das fand ich super in der letzten Folge. Ja, hat mir gefallen. Okay, gut. Haben wir was gelernt? Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall, weil du ja schon bei meinem neuen Wohnzimmer warst. Ja. Ich habe jetzt passend dazu mir ein Home Assistant System zugelegt. Und das war ja was, wo ich das angekündigt habe, wo du gesagt hast, warte mal. Ja, da habe ich ein paar Gegenpunkte, da habe ich meine eigene Meinung, Stefan. Ja, okay, warte mal, so generell, also Smart Home, ne? Richtig, genau. Also das ist ja so. Willst du kurz beschreiben, wie dein Setup aussieht? Mein Setup, also genau, erstmal allgemein, genau, Smart Home ist so der Standardbegriff, ne? Dann gibt es verschiedene Abwandlungen. Home Assistant ist halt eine Open-Source-Plattform. Und läuft auf verschiedenen Systemen, auf Windows, auf Linux, auf Mac glaube ich auch. Okay. Und ich habe mir dazu einen kleinen Mini-PC gekauft. So ein Barebone oder gibt es die nicht mehr? Na, so, diesen, ich weiß nicht, ist das die Form ist Arduino? Barebone, ne? Arduino? Nee, ist glaube ich von... Direkt, ist es von Intel? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Okay, also ein Mini-PC. Ja, genau. Also wie wird der betrieben mit Stromrichtung? Richtig. Der läuft mit Strom, nicht mit Hamster? Nee, ich meine... Nee, sehr gut. Man merkt, du kommst aus der IT. Ja. Hätte sein können, dass er mit der Powerbank betrieben wird oder so. Ja, würde funktionieren, weil der hat, glaube ich, 5 Volt, ne? Das ist für mich schon das erste Manko. Ja. Dieses permanente Laufen haben von irgendeinem Rechner. Ist ein Lüfter drin? Ja, natürlich, nicht aber den kannst du drosseln entsprechend. Ja, weil es gibt nämlich auch Rechner, möchte ich behaupten, die Arduinos. Ich glaube, die haben nämlich keinen Lüfter, die sind ja so winzig. Können dann eine Wärme entwickeln. Dass die, ja, aber ich glaube, die sind so low-performant-mäßig. Ja, also das Ziel ist ja von diesem Home Entertainment bzw. Smart Home, du könntest ja auch am Raspberry sozusagen. Das meine ich, das doch so ein Arduino, ich meine Raspberry Pi. Ach so, nee, ja, das ist ein eigenes System. Meinte natürlich ein Raspberry Pi, ja. Nee, wäre auch eine Alternative gewesen, nee. Aber preislich fand ich den halt sehr gut. Der hat nur, glaube ich, 150 Euro gekostet. Okay. Oder? Das ist ein guter Preis für die Anschaffung. Da kann man ganz normal einen Bildschirm anschließen? Ja, für die Einrichtung schon, aber dann brauchst du ihn ja nicht mehr. Okay. Ne? Letztendlich. Der hängt in meiner Kammer, den kann man auch noch ein bisschen... Der hat ein WLAN-Modul? Der hat WLAN, der hat auch einen LAN-Anschluss. Was hat der? Webserver drauf? Ja klar, das Home Assistant ist ja das entsprechende Image, was dir deine Webseite bereitstellt. Ja. Ah ja, und dann ist es nämlich ja fast eigentlich auch das, was man mit so einem Raspberry Pi... Ist ja eigentlich genau dasselbe. Das Home Assistant läuft, glaube ich, auch auf dem Raspberry. Ne? Okay. Das ist ja nur das System dazu. Wo das drauf läuft, das ist universell nutzbar. Okay, dann haben wir jetzt schon mal die technische Grundlage geklärt. Genau. Das Was ist hast du aber, da angeschlossen? Na, das ist eigentlich ein Zusatz, ne? Weil man kennt ja auch die Standardsysteme, sowas wie Philips Hue für Licht, ne? Für Klima und Heizung, so Thermostate. Ja, da gibt es ja selbst von Lidl gibt es irgendein eigenes System. Richtig, Kameras, Bewegungsmelder gibt es, Tür-Fenstersensoren, für Lautsprecher, Fernseher, Streaminggeräte, Energie auch sehr viel, ne? Für Strommessung. Aber zum Beispiel für so eine Hue brauchst du ja eigentlich keinen, also so ein Philips Hue, Brauchst du so eine Lampe, brauchst du ja eigentlich keinen Server oder irgendwas. Na, da brauchst du die, Gott, wie heißt die Bridge, ne? Die Hub Bridge, glaube ich. Achso, du brauchst doch den, irgendwas wie einen Server. Und okay. Genau, den brauchst du dann theoretisch nicht, wenn du so ein System hast mit dem entsprechenden Adapter. Also Philips Hue ist ja, jetzt wird es technisch, im Zigbee, Zigbee heißt das, glaube ich, ne? Nicht, ja, genau, Zigbee. Das ist ein Standard. Das ist dieser Standard, genau. Und da habe ich mir für meinen PC so eine kleine Antenne gekauft, die diesen Standard unterstützt. Und der ersetzt dann diese Bridge von Hue zum Beispiel. Ah ja, okay, verstehe. Ja? Und genau. Und dann hast du da so ein Control Center oder wie na, du greifst hast eine Oberfläche, wo du die Geräte dann quasi... Aber du greifst mit irgendwas, mit irgendeinem Rechner auf diesen kleinen Computer zu, ne? Na, über, das ist ja, über ist Smartphone, ja, über meinen Rechner. Greifst du auf diesen Computer zu und der Computer verwaltet diese ganzen Geräte, so ist es, die mit ihm verbunden sind. Ja. Und schon haben wir ein Smart Home. Okay. Genau. Und diese Geräte kann ich dann über gewisse Regeln und Workflows zusammenschalten. Ich habe ja zum Beispiel auch einen Schalter, ne, von Philips mit mehreren Tasten und so einem Drehrad. Ja. Und den habe ich mir entsprechend konfiguriert. Was passiert, wenn ich halt auf Taste 1 drücke, wenn ich nochmal rauf drücke. Also ich und das Ganze ist über das Internet erreichbar? Kann man machen, habe ich aber aktuell noch nicht. Okay, im Smart Home nicht, okay. Ist nur im lokalen Netzwerk erreichbar. Kann man theoretisch machen, ne? Wenn du jetzt sowas hast wie Temperaturen oder Kameras, die du halt auch unterwegs sehen willst, kann man das auch einrichten. Ne? Aber da muss man natürlich auch ein bisschen auf die Sicherheit achten. Obwohl, bei so einer Kamera stelle ich mir witzig vor, du sitzt auf deiner Couch zu Hause und guckst dann mit deinem Handy, wie du auf deiner Couch sitzt zu Hause. Dafür ist es eher nicht gedacht. aber ja. Nee, also es gibt unzählige Anwendungsfälle. Es gibt Bewegungsmelder, es gibt Sensoren, Wassersensoren. Okay, du hast quasi, um das mal jetzt ganz abstrakt runterzubrechen, du hast Eingabegeräte, also so ein Bewegungsmelder könnte ja ein Eingabegerät sein. Das heißt, der löst irgendwas aus. Ja, oder ein Schalter. Und dann hast du, ich sag mal, Ausgabegeräte, zum Beispiel Licht. Richtig. Und die würden dann eben, wie du sagst, über den PC konfiguriert werden, was beim Eingabegerät passiert. Naja. Ja, und das Coole, was ich halt cool finde, man kann sozusagen auch so eine Regel definieren. Du gibst ja an, wo du bist, ne? Also Berlin. Ja. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, in einer Regel, wie ein Licht angeht, zum Beispiel, wenn ich über einen Bewegungsmelder erkannt werde und der soll Licht angehen, kann ich zum Beispiel sagen, nach Sonnenuntergang mach weniger Licht. Das heißt, er kann auch zusätzliche Parameter, die aus dem Internet kommen. Und das finde ich mega, ja. Ja, okay. Da gibt es einen schönen Service, der leider auch so abstrakt ist, dass es mir auch schwerfällt, den anzuwenden. Der heißt IFTTT, glaube ich. If this, then that. Ja, genau. Und das ist ein Dienst, der so Internetdienste zusammenschaltet und basierend auf bestimmten Bedingungen bestimmte andere Sachen auslöst. Genau. Und damit kann man rein theoretisch auch sehr komplexe Sachen bauen. Das kannst du da auch, ne? Du kannst ja, zum Beispiel kannst ja sagen, wenn ich auf den Schalter drücke und Licht XY ist an, dann macht das. Ja. Und wenn es nicht an ist, dann macht das. Ne? Also das ist super, super komplex. Da muss man ganz schön schlau sein, um sich da irgendwelche Sachen einfallen zu lassen. Ja, aber das ist ja gerade das Schöne bei uns IT-Lern. Wir fuchsen uns da rein. Wir sind ja ein bisschen nerdig veranlagt. Ja. Und das ist natürlich auch eine super Erfahrung, die man mal macht. Und steigert sich dann auch so ein bisschen rein, probiert ein bisschen aus. Aber irgendwann lässt er die Phase nach und dann hat man es für den Alltag drin. Ja. Ne? Und für mich ist auch interessant, der Stromverbrauch definitiv. Ja. Ne? Und den werde ich jetzt mal beobachten. Und bis jetzt, muss ich sagen. Stefan sitzt jetzt vor seiner Steckdose regelmäßig und schreibt sich auf, wie viel Strom da durchläuft. Brauche ich ja nicht, weil ich habe zum Beispiel für meinen Fernseher habe ich eine smarte Steckdose genommen. Und die schalte ich über ein, also über den Schalter halt ein und aus, wenn ich Fernsehen gucken will. Und die Steckdose, die smarte Steckdose hat inklusive Anzeige des Stromverbrauchs. Ja. Das heißt, die ist auch so ein... Die kann ich auch darüber steuern. Kannst du sagen, wenn Stromverbrauch so und so hoch ist, kann sich irgendwas abschalten? Genau, das kann man auch machen. Wenn diese Parameter auswertbar sind. Genau, richtig. Also da hat ein Kumpel einen guten Anwendungsfall. Du hast in so einer Steckdose halt deinen PC zum Beispiel. Na? Und dann hast du ja noch Peripheriegeräte. Und du könntest eine Regel sagen, wenn der PC-Strom einen gewissen Schwellwert unterschreitet, dann schaltet alle Peripheriegeräte aus. Ja. Also es gibt ganz unzählige Möglichkeiten. Fürs Kinderzimmer, wenn so und so viel Strom verbraucht wurde, dann das jeden Monat so und so viel Kilowattstunden. Ja, finde ich auch. Ja, muss ich sagen, holt mich null ab. Weil du da gar nicht so bist? Nee, überhaupt nicht. Aber du hast ja auch eine schöne große Wohnung. Also ganz ehrlich, dieses Ganze, was mich schon völlig nervt, ist Alexa. Also dieses... Das hatte ich ja nie. Per Sprache irgendwas ist überhaupt nicht mein Ding. Aber ist ein anderes Level, ja. Ich möchte einfach einen Knopf haben, wo ich aufdrücke, einen Lichtschalter über was anderes zu steuern als über die Wand. Also klar sitzt man manchmal auf der Couch und denkt sich, oh, jetzt würde ich gerne Licht anmachen. Ja, meine Fresse, dann stehe ich halt auf. Dann klatscht man kurz, ja. Für mich ist... Nee, wozu der unnötige Stromverbrauch? Hm. Also ich finde das super interessant vom Setup und was da möglich ist, aber das ist ja auch eine Behauptung, würde ich mal sagen, unnötiger Stromverbrauch. Also wenn ich keinen so einen kleinen PC zum Beispiel hätte, habe ich weniger Stromverbrauch, als wenn ich den habe. Ja, aber kann ich halt jetzt noch nichts zu sagen, aber ich sag mal so, was ich so gelesen habe, da heißt es, wenn man sozusagen die Regeln clever macht für seinen Alltag, dann verbraucht man nicht unbedingt mehr Strom. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, gut, dass wir Vanessa dann heute doch nicht hier haben, die wollte ja erst dabei sein. Ja, hätte ich sie überzeugen können. Wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich sogar, ja. Weil wir haben, ich bin zum Beispiel auch nicht der Typ, dass irgendwie Licht brennen muss, in einem Raum, wo man nicht ist, aber es gibt Leute, die sind es gewohnt, dass im Flur Licht brennt. Ja, und da ist ja ein schöner Anwendungsfall, einfach so einen smarten Bewegungsmelder zu nutzen. Ja. Aber nee, darum geht es den Leuten ja nicht. Denen geht es darum, dass in dem Flur einfach Licht brennt. Nicht, weil es läuft keiner über den Flur. Es läuft 5 Stunden keiner über den Flur. Soll ich dir mal was sagen? Aber es ist was Atmosphärisches. Und wenn man in den Flur reinkommt, ist da schöne Lichtatmosphäre. Der Flur ist mein dunkelster Raum mit. Ja. Und da habe ich auch nur so ein Funzellicht. Ich glaube, es nieselt ein wenig. Ja. Müssen das mal, ich weiß nicht, ob wir das beobachten müssen. Also, wenn es sich nicht verschlechtert, Stefan. Müssen wir hier runterziehen. Müssen wir mutig. Wir sind mutig. Komm, das ist gleich weg, ja. Zum Tod durch den Regenschirm. Dafür gibt es leider noch keine smarte Fernbedienung. Ja, und wir haben eben noch ins Regenradar geguckt. Du. Ja, nee, keine Ahnung. Also mich überzeugt das im Anwendungsfall überhaupt nicht. Im Setup finde ich super interessant. Ja. Und natürlich finde ich einen Webserver auch mega interessant, weil wenn man natürlich in der Lage ist, Web-Applikationen zu machen, hat man da ja ein bisschen mehr Einfluss drauf, was an smarten Lösungen. Ja, also ich habe einen Kumpel, der hat es natürlich noch ein bisschen mehr übertrieben. Ne? Bei ihm geht das Gartentor auch per Smart Home gesteuert auf und zu mit entsprechender Kennzeichenerkennung. Wenn Leute reinkommen, die erkennen, wird das Kennzeichen erkannt, dann geht das Tor auf oder nicht? Das ist mir voll drüber. Ist geil. Ja, ist nerdig. Also pass auf, ich warte immer noch auf den Anwendungsfall, der mich komplett überzeugt. Also im Moment gab es noch keinen und mich überzeugt nicht mal, dass ich eine Fernbedienung für mein Licht habe. Weil, wie gesagt, ich kann aufstehen, wenn ich Licht anmachen will. Ja. Ja, hast du ja auch recht. Ich habe natürlich auch den riesengroßen Vorteil, dass ich an meiner Armbanduhr eine Taschenlampe habe. Das heißt, wenn ich tatsächlich abends dann durch die Wohnung stiefel, dann drücke ich einen Knopf an meiner Uhr und dann habe ich ein Licht, was mich von Stolperfallen fernhält. Ja. Ja, also klar, ich glaube, man muss Fan davon sein, aber genauso wie Alexa gibt es genau da auch Vor- und Nachteile. Also ich sehe bei Alexa null Vorteile. Was macht Alexa? Nichts. Warum haben es dann so viele? Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht einfach, wenn man ein Stück der Zukunft schnuppern will. Was sagt man denn, Alexa? Ja, kann ich dir sagen. Mach Licht aus. Nee, Licht an? Ja, es gibt Leute, die machen tatsächlich sowas, ist ja auch möglich. Aber also bei uns ist der Standardanwendungsfall, Alexa, spiele Musik, ne? Mhm. Also, aber wie gesagt, da drücke ich lieber auf den Knopf, weil mir ist es so komisch. Weißt du, ich komme morgens verschlafen aus dem Bett und dann muss ich sagen, Alexa, spiele Musik. Ja. Genau. Ja, und damit lieber auf den Knopf drücken. Ja, das Problem habe ich nicht, weil bei mir geht direkt Radio an, wenn ich geweckt werde. Der zweite Anwendungsfall, den ich auch nicht verstehe, ist: Alexa, wie ist das Wetter? Guck da aus dem Alexa Fenster. Alexa steht ungefähr 1,20 Meter entfernt von einem riesengroßen Fenster. Ja, das aber genau das ist Thema der heutigen Zeit halt. Ich verstehe es nicht. Wenn es so smart wäre wie ChatGPT oder so. Kommt vielleicht noch. Ja. Aber mal schauen. Ja. Kumpel, beziehungsweise ein Kollege, ist ja schon ganz heiß auf die neue ChatGPT-Version, die jetzt nächste Woche oder nächsten Monat erscheint. Und auch für Programmierer deutlich besser sein wird. Okay. Da bin ich schon mal gespannt. Freue ich mich drauf. Aber das nur so nebenbei. Ja, und der Mikrofon, Stefan? Ja, ja, so hier ist es. Gut. Am Mund, wo es hingehört. Muss ich dich ein bisschen disziplinieren, ja? Nee, du, es gehört dazu. Ist authentischer, wenn man es mal weghält und ja. So, weißt du, dann weiß man, natürliche Bewegung beim Moderator, der sitzt hier nicht steif rum, ne? Nee, und du ChatGPT, was soll toll werden? Na, ach, für Programmierer sagtest du? Ja, für Programmierer, ja? Okay. Noch besser gemacht, ja. Und mal gucken, also lassen wir uns überraschen. Betrifft uns ja, sozusagen. Ja, also ich muss sagen, so für einen normalen Alltag, also so, dass es irgendwie fest in meinem Arbeitsprozess integriert ist, das ist nicht der Fall. Nee, bei mir schon. Nicht. Bei mir ist so, dass ich es schon ab und zu benutze, aber dann immer eher so, also ich habe schon, ja doch, ich habe schon die 100% die Kontrolle über das, was ich tue, okay. Aber dann ist schon so, dass meine Arbeit beschleunigt. Also, okay, ja, na klar, also das ist ja schon das Ziel. Ich hatte heute einen ganz konkreten Fall. Ich wollte innerhalb, jetzt nicht zu technisch werden, innerhalb eines Systems, was man anprogrammieren, wo man ranprogrammieren kann, wollte ich eine bestimmte Sache machen und dann habe ich halt einfach beschrieben, was ich haben will. Und dann kam der Code raus und das ist für mich dann immer, wo ich sage, vielen Dank, jetzt habe ich einen Einstieg, den Rest mache ich selber. Ja, also dafür schon ja, gut. Klar. Hat sich also, nichts geändert, das ist ein tausendfach besseres Google. Gut, ich kenne ja deinen Code, ja, also von daher. Solltest du ChatGPT also, noch mehr nutzen. Nee, also nein. Von daher. Also klar, ist halt nicht wegzudenken und jetzt sind wir schon wieder in der KI-Schiene. Doch, weißt du, wo ich es nutze? Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt habe, dass ich so Aufgabenlisten, so Bullet Journal mäßig, also Stichpunkte habe, die ich mit Kennzeichnungen versehe, Aufgabe, ja. Informationen und so weiter und so fort. Ja. Und dann tatsächlich mal mit einer Abfrage von Gemini, weil ich das als Google-Dokument mache, frage ich auf Gemini ab und sage, du, welche Sache habe ich jetzt so lange aufgeschoben? Welche Sachen in meinen Aufgabenlisten passen denn zusammen? Und dann macht er mir eine schöne, scannt er das ganze Dokument. Ja, aber das könnte doch Alexa auch automatisch dir jeden Morgen sagen. Alexa kann nichts. Tja. Also Alexa ist ja keine KI. Richtig. Also ganz ehrlich, Alexa ist meines Erachtens komplett überholt. Okay, ich hoffe, du hast es dir jetzt nicht mit ganz vielen Leuten verscherzt. Ich hoffe vor allem nicht mit Alexa. Achso, falls ihr jetzt eine Alexa zu Hause habt, ja. Ich habe einen guten Tipp für euch. Ja. Wenn ihr sagt, spielt den Berlin-Podcast und Alexa sagt, du kannst mich mal. Nee, du musst, und zwar habe ich gehört, du musst, wenn du bei Freunden bist und die haben eine Alexa, wenn die nicht im Raum sind, sagst du, Alexa, wecke mich morgen um 1 Uhr bei Lautstärke 10 mit dem Lied und dann sucht er irgendein Lied raus. Oh, krass, ja. Krass, ja, Lautstärke 10 ist das Maximum, ne? Habe ich gehört. Ich glaube ja. Das ist so. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Was ist auch so ein. Du sagst Alexa leiser, das macht von sehr laut auf ganz leise. Und dann sage ich zu den Befürwortern von Alexa bei uns, sage ich, was ist denn das für ein Sprung? Ich will genau in die Mitte. Ja. Soll ich sagen, mach ein bisschen leiser? Nee, da musst du die App benutzen. Ja. Ja. Also Alexa erfordert keine meiner Anforderungen. Ja, dann ist es halt so. Ist doch aber in Ordnung. Alexa ist wie, als hätte es einen Butler zu Hause, der nur im Weg rumsteht. Ja, möglicherweise wird durch KI Alexa irgendwann verdrängt. Und wie gesagt, ich lasse mich gern von allen Alexa-Jüngern auf dieser Welt, lasse mich gern überzeugen. Ja. Aber da müsst ihr euch schon ganz schön anstrengen. Ja, Prost, René. Trink deinen. Ist das Alkohol? Ich weiß nicht. Nee, ist ein Energy Drink. Und zwar Juneberry. Was auch immer eine Juneberry ist. Aber wir haben und doch hier, du, guck mal, was da steht. Plus 16? Ja, ab 16 Jahre erst. Oh, krass. Dann darfst du den ja schon trinken. Nein, das ist doch Quatsch. Plus 16? Ja. Das heißt irgendwas anderes. Die ist doch nicht ab 16. Da würde ja 16 plus stehen. Ja, gut. Nicht das plus stimmt. 16. Na. Ja. Also wie gesagt, neben dem Home Assistant gibt es natürlich noch Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Open Hub. Also das sind ja alles ähnliche Systeme. Und ja, gibt natürlich auch kommerzielle Systeme. Das, was ich habe, ist halt Open Source. Und das ist das Schöne, da gibt es eine riesen Community. Die haben ganz viele Beispielskripte auch gemacht. Also die Grenzen sind überhaupt nicht da. Also okay. Es ist unendlich Vielfalt und natürlich für den Normal-User nicht alles aber wahrscheinlich brauchbar. Was machst du bei Stromausfall? Wie machst du dann dein Licht an? Klatschen geht ja nicht mehr. Warte mal. Ja, wie machst du denn dein Licht an, wenn du Stromausfall hast? Ha? Touché, oder? Siehst du? Aber ich habe kurz drüber nachgedacht. Die kriegen so durch. Nee. Du, ganz ehrlich, so diese ganze Optimierungsschiene, da gibt es tatsächlich auch Dinge, die ich cool finde. Hm? Und zwar dieses Stream Deck von Elgato, glaube ich. Gutes Beispiel, ja. Ne? Neo, ja. Stream Deck. Genau. Kostet 100 Euro. Und, in verschiedenen Größen und Arten, ja. Ich meine, es ist tatsächlich die kleinste. Hm? Da ist irgendwie 16 Tasten oder so drauf. Ja. Und das Ding finde ich mega geil. Also wenn ich zum Beispiel für uns das Podcast-Cover mache für jede Folge, normalerweise, ich muss mindestens zwei Webseiten aufmachen, muss ein Programm aufmachen, muss eine Vorlagedatei öffnen. Und also ich sag mal, wenn ich es so machen würde, würde ich eine Viertelstunde brauchen. Und jetzt ist drückst du auf den Knopf und Minuten, alles passiert. 5 Minuten. Ich drücke einen Knopf und das gehen alle Applikationen auf, die ich brauche. Ich schreibe den Text über, ziehe rüber, fertig, bums. Ja. Ja. Und also, da finde ich, hole ich auch noch viel zu wenig raus, weil mir einfach auch die Fantasie tatsächlich da fehlt. Also muss man sich wirklich hinsetzen und mal gucken, was gibt es an Anwendungsfällen, weil, wie auch bei der KI ja schon oft besprochen, die drängen sich halt nicht auf die Anwendungsfälle, weil die entstehen irgendwann, man denkt halt so begrenzt. Aber erklär doch nochmal den Zuhörern, also wie muss man sich das vorstellen, wie eine zusätzliche Tastatur, die man damit anschließt, per USB zum Beispiel. Lieber Zuhörer, ja. Das müsst ihr euch wie folgt vorstellen. Ja. Also man hat tatsächlich einen kleinen Kasten mit OLED-Tasten, glaube ich, sind das. Beleuchtet. Und dann lass es, ich weiß nicht genau, sind es 8 Stück oder irgendwas. Du kannst aber mehrere Pages machen, das heißt, das sind dann, ich glaube, in dem Fall sogar unendlich viele. Auch sehr nötig. Und du kannst auf die Tasten, kannst du eigene Grafiken setzen, die dann eben beschreiben, was der Knopf macht. Genau. Und dann kannst du pro Knopf definieren, ob er mehrere Aktionen ausführt, ob er nur eine Aktion ausführt. Also ich habe Anwendungsfälle gesehen, die ich jetzt auch gar nicht genau nachstellen kann, wie die gemacht wurden. Da ist ein Podcaster, der drückt auf einen Knopf auf seinem Ding. Das ist am Rechner angeschlossen. Ne? Ja, und dann geht, weil er ein Smart Home irgendwie hat, geht die On-Air-Leuchte an. Und sein Radio geht aus oder keine Ahnung was. Genau, also ist ja auch so ähnlich, ne? Wo man dann auch sich die Frage stellt, warum nutzt du das? Also ganz ehrlich, wenn es mehrere, wenn eine Aktion mehrere Unteraktionen hat, dann ist das völlig in Ordnung. Also dann macht das total Sinn für mich. Ja, also genau, es ist super flexibel konfigurierbar. Was nimmst du für eine Software dafür? Companion? Wie auf dem Stream Deck? Nee, da ist ja eine drauf. Genau, aber es gibt ja auch noch Zusatzsoftware, ne? Ah, okay. Die man nutzen kann. Also ich nutze zum Beispiel Companion. Ich kenne es vom Volleyball aus der Regie. Okay. Ne? Und da haben wir das über Companion mitgesteuert. Ich wusste gar nicht, dass funktioniert der Controller dann? Genau, und Companion ist auch frei, kennt auch andere Controller, zum Beispiel so ein X-Keys, so eine X-Keys-Tastatur oder andere Sachen. Und genau, und da kannst du halt auch Zustände definieren, die du abfragen kannst, sodass dass du auch bedingte Aktionen machen kannst. Und das ist total flexibel. Muss ich mal gucken. Nee, weil, also was ich da halt cool finde, ist, es ist eine, wie du sagst, schon eine erweiterte Tastatur. Ja. Und es gibt halt auch ganz viele vordefinierte Sets für bestimmte Programme. Ne? Also wenn du jetzt ein Photoshop oder irgendwie Visual Studio Code, ein Programmiertool im Einsatz hast, mit dem du täglich arbeitest, dann kannst du dir da so ein Set runterladen und dann hast du auf der zusätzlichen Tastatur, die du quasi dann nebenher noch hast, bestimmte Aktionen, die vielleicht eher in der Tiefe versteckt sind. Ja. Und ich weiß gar nicht, weißt du, wie lange es diese Arten von Tastatur schon gibt? Weil früher war es doch so, man hatte unter Windows immer mal so ein Tool, Hotkey oder so. Ja, genau, letztendlich ist es das, ja. Genau, nur halt als Hardware. Also genau, so Zusatztasten, also ich glaube, das gibt es schon länger. Ich glaube, was jetzt so der Brüller ist, ist, dass die plötzlich ganz günstig geworden sind. Richtig. Und, dass sie vor allem diese OLED-Tasten haben, dass du wirklich, du kannst machen, dass diese Tasten irgendwie einen Regenbogenverlauf haben, dass du wie so ein Video auch abspielen kannst auf den Dingern. Du kannst dir Informationen, das habe ich ganz vergessen, habe ich ganz unterschlagen, du hast ein kleines Display, um dir Informationen anzeigen zu lassen. Du kannst Uhrzeit oder deinen YouTube-Count oder irgendwas, du kannst das aber sogar auf die Tasten machen. Das heißt, es gibt tatsächlich kleine Widgets für die Tasten, softwaremäßig, die dann Informationen holen, zeigen dir vielleicht deine Zimmertemperatur an. Richtig. Ne, das heißt, auf der Taste steht dann die Temperatur und du kannst machen, dass die Taste ein Ein- und Ausschalter ist. Soll ich dir was sagen? Ja. Jetzt haben wir die Kombination unserer beiden Systeme. Genau, ja, letztlich, das ist der Punkt. Und da liegt der Mehrwert. Auch der Honeypot, wie man so schon sagt, in der Kombination von Dingen, die irgendwie eigentlich nicht kombinierbar scheinen. Mhm. Ja. Ja, und wie gesagt, also auch da sind die Anwendungsfälle ja entweder super spezifisch oder super generalisiert, weil auch da gibt es eine riesen Community, die fertige Templates bereitstellt. Und es ist eine super Sache. Und da muss egal, privat oder auf Arbeit. Ja. Da sind ja noch nicht alle Messen gesungen. Ne? Also das Coole bei diesem Neo, Stream Deck Neo oder auch bei anderen Controllern, finde ich, du hast die Software auf deinem Rechner, nehmen wir an, du hast einen Arbeitsrechner und einen Privatrechner. Genau. Und wenn du den Controller an einen anderen Rechner steckst, dann greift sofort das Profil von dem anderen Rechner. Also, ja. Und du kannst auch mehrere anschließen. Geht auch. Mehrere Rechner? Mehrere Controller? Ja. Achso, macht die Software das? Ja. Ah, ja. Haben wir zum Beispiel, wir haben ja einen Standard beim Volleyball und ich habe noch einen privaten Stream Deck, den ich mit ranhänge, wo ich auch noch so ein paar Funktionen mit mache. Welches Stream Deck hast du? Ich habe, glaube ich, das mit 5 auf einer Reihe und 3 nach unten, glaube ich. Und sind, oh, das ist ja groß. 15 sind es, ne, glaube ich. Ah, ich glaube, das klingt ja viel. Siehst du, ich finde das kleine für... Oder 4x3, glaube ich. Das ist also mit das, 3 Reihen auf jeden Fall. Ja, wie auch immer, ist auf jeden Fall größer. Ich habe, glaube ich, nur 2 Reihen. Größen, ja. Ich habe, glaube ich, 16, 8x2 oder so. Und das ist ja, was du jetzt vorgestellt hast, ist ja das reine Tastending. Ne? Also, es gibt ja auch mit Drehreglern. Es gibt auch andere Steuerelemente und da gibt es auch Sachen, genau, mit Drehreglern, mit so einem Shuffle-Ding. Ja, also... Je nach Anwendungsfall, wenn du so viele Videos bearbeitest, da gibt es auch passende, wo du halt so Schnitte machen kannst, die entsprechenden Steuerelemente drauf sind. Also, ja. Also, es ist schon ein Unterschied. Coole Sache. Also, allein schon, wenn du zwei Tasten drücken musst, weil du gerade Schnitt sagst, so bei Videosoftware ist ja meist so umfangreich, dass man manchmal sogar Tastenkombinationen aus 3 Tasten hast. Ne? Und wenn du dann nur eine Taste dafür hast, das ist schon eine Erleichterung. Also, ja, definitiv. Ja. Meine Sorge war immer bei so Sachen, dass man sich zu sehr dran gewöhnt an die Abkürzung und das Original nicht mehr kennt. Man verlernt es, ja. Aber die Frage ist ganz ehrlich, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir sage, die Produktivität ist doch viel wichtiger als dieses Vergessen von irgendwelchen Tastenkombinationen. Ja, das ist ja auch immer wieder die Frage, auch auf Arbeit, ne? Wie effizient ist man? Jetzt gerade wir als Entwickler, wir haben natürlich unsere Coding-Standards, wo wir uns dran halten wollen, aber manchmal ist ja auch die Frage, ist der Code so ausreichend und reicht für diesen Anwendungsfall und wir brauchen da jetzt nicht irgendwie noch 2 Stunden jede Kleinigkeit verändern. Ja. Das ist ja auch immer eine spannende Diskussion. Ja. Also ich glaube, in der heutigen schnelllebigen Zeit macht es mehr Sinn, schnell zu einer Lösung zu kommen, statt den geilsten Lösungsweg zu nutzen. Hab's auch schon gemerkt, dass man sich dann auch verliert da drin. Ne? Also du kann fängst man auch, dann, ja. Also jetzt sind wir vielleicht beim Programmieren ein bisschen tief, aber ich kenn's, dass man dann da sitzt und überlegt, wie wäre jetzt der beste, geilste Variablen-Name. Richtig. Ne? Und nachher ist es eigentlich wurscht. Also da, ist total banal, ja. Also der muss natürlich nachvollziehbar sein, aber manchmal verliert man dann eine ganze Menge Zeit, wenn man in dieser schönen Geistigkeit unterwegs ist, die nachher keinen Menschen interessiert. Das stimmt, ne? Und ich meine, so eine Situation hat man immer wieder, dass man sich da auch so ein bisschen erden muss, ne? Und sagen muss, das ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Finde ich beim Smart Home dann eben genau dasselbe. Ich meine, du kannst ja da so krasse Szenarien einfallen lassen und ich weiß nicht, das ist vielleicht auch das, wo ich es ganz klar erkenne, dass es nicht notwendig ist. Ja, und wie gesagt, also für mich ist es jetzt erstmal so ein Testballon in dem Umfang. Ich werde noch ein paar Steuerelemente oder ein paar Geräte nutzen und testen. Aber ja, dann kommt auch irgendwann die Zeit, wo ich einfach nur wieder ganz normal die Standardsachen. Ich sage ganz ehrlich, wenn du es benutzt, dann kommt ja vielleicht auch, tritt ja erst zu Tage, was vielleicht dann Möglichkeiten noch drinsteckt. Also wenn du den Weg nicht anfängst zu gehen, dann wirst du auch nicht rausfinden, wo der hinführt. Von und daher, es ist ja auch schon, mach mal. Es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob du jetzt eine normale Wohnung hast oder vielleicht ein Riesenhaus. Da hast du vielleicht ganz andere Anwendungsfälle natürlich auch. Ne? Ja, möglicherweise. Ja. Aber tolles Spielzeug und für uns, wie wir doch tolle Nerds sind manchmal, das sieht man auch an unserer blassen Haut, Deswegen fährst du ja an die Nordsee. Du willst nicht brauner werden? Wie heißt das? Bildschirmtal? Bildschirm, ja, irgendwie so Kellerbräune oder so. Kellerbräune, ja. Ja, früher waren die Monitore ja noch Röhrenmonitore, die haben dann ordentlich abgestrahlt. Ja. Und heute ist es ja nicht mehr. Ja. So ist es. Ja, aber spannendes Thema. Also könnt uns auch gern eure Erfahrungen mal mitteilen. Vielleicht habt ihr ja sowas schon aufgebaut. Nutzt vielleicht ein Stream Deck oder habt auch ein Smart Home irgendwo aufgebaut. Das würde uns mal interessieren. Genau. Und vielleicht habt ihr den Fall, der mich auch überzeugt und zum Jünger macht. Ja. Also mich braucht er nicht überzeugen, aber René natürlich. Ja. Und ich erinnere mich, Marc hatte ja auch mal von seinem Raspberry erzählt. Der hatte ja auch so ein Projekt gehabt. Erinnerst du dich noch, was er da drauf gemacht hat? Ja, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, möchte ihm das jetzt aber nicht unterstellen, dass er den im Webbereich benutzt hat oder als DNS, Stimmt, Werbung rauszufiltern. Ja, richtig, genau, ja. Genau, das war's. Das heißt, der, wann immer eine Webseite aufgerufen wird oder im Hintergrund ein Werbeserver angesprochen wird, sagt der kleine Rechner zwischendrin, hey, hier ist schon die Antwort und sie ist leer. Ja, richtig. Was war das? Was waren nochmal diese Cookies? Ja. Cookies? Ich habe aber festgestellt, wenn man das macht, weil du kannst ja zum Beispiel es gibt Dienste, die prüfen das. Richtig, aber teilweise funktionieren dann Seiten nicht mehr richtig. Genau, also bei YouTube und Google auch zum Beispiel. Kann es sogar dazu führen, dass wenn du einen Werbeblocker einsetzt, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du den am Rechner einen Werbeblocker einsetzt und dann am Fernsehen YouTube guckst, dann kriegst du bei 2 Minuten Videos ganz viel aber wirklich richtig nach, lange Werbung. Nee, ich habe auch mal gelesen, dass du da so ein bisschen abgestraft wirst. Hm. Ja, es ist das mag Google gar nicht, wenn man ihm die Geschäftsgrundlage entzieht. Ja, und weißt du, wie ich träume immer so von einer Welt, wo man auf eine Webseite geht und nichts mit Cookies gefragt wird und einfach da die Webseite lesen kann, ohne dass 20 Werbebanner aufgehen. Es wird ja noch schlimmer. Also wenn du heutzutage eine Webseite machen willst, also eigentlich brauchst du einen Anwalt. Hm. Also nicht zu deiner Verteidigung, sondern zu deiner Beratung. Ja. Und du musst eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen. Zusätzliches neues Thema, Barrierefreiheit. Richtig. Ich glaube, wir hatten es schon. Ne? Wird uns nachher helfen. Also wenn wir in dem Alter sind, wo wir das brauchen, wo das definitiv auf den Beinen stehen. Genau. Seit Juni ist es ja Pflicht. Barrierefreiheit heißt, dass die Webseite auch für eingeschränkte Menschen. Für Leute, die Barrieren haben. Uneingeschränkt zugänglich sein muss. Richtig. Ja. Farbenblindheit, alles drin. Genau, wobei das muss ja barriere-reduziert auf jeden Fall mindestens sein, ne? Naja, also nicht komplett frei? Ich weiß es nicht, es ist halt noch schwierig. Wir leben gerade in einer Übergangsphase. Ja, aber ich glaube, es ist nicht so krass wie damals die Zeit mit der DSGVO. Da war es ja ein bisschen krasser, ne? Da haben ja auch die Medien total Panik gemacht. Ja, Barrierefreiheit interessiert keinen. Ja, genau, das siehst du dann halt wieder, ne? Ja, aber das Ding ist... Wir sind da auch dran mit unserer Webseite gerade. Sehr gut, dass du dich jetzt schon auf die sichere Seite stellst. Ja, ja, klar. Ja. Haben uns die Anwälte empfunden? Nee, Quatsch. Ich sag mal, bei Barrierefreiheit, da können wir von Glück reden, auch wenn es ein bisschen technisch klingt, dass da Webseiten schon für Bots gemacht worden werden, und zwar für Google und Co. schon seit ganz vielen Jahren. Genau. Und diese Bots haben immer eingefordert, dass die Webseite für ihn lesbar sein muss und... Mhm. Der Bot hat halt auch eine kognitive Einschränkung und deswegen sind Webseiten eigentlich schon, möchte man meinen, zumindest 25% so barrierefrei, wie sie sein müssten. Genau. Ne? Ja, und wie gesagt, also man ist da dran und das gilt, glaube ich, noch nicht für jede Webseite. Da gibt es natürlich auch wieder Regeln. Die Frage ist auch, der normale Benutzer wird es gar nicht merken, weil diese Barrierefreiheitsgeschichten sich meist in Sachen widerspiegeln, die man gar nicht so wahrnimmt. Ja, na doch, möglicherweise ändern sich gewisse Farben auf Webseiten. Das könnte mich schon vorstellen. Ja, wird alles ein bisschen kontraststärker. Genau, ne? Also das ist, glaube ich, so. Was auch passieren kann, weniger Bewegung auf den Webseiten. Ja. Schade für die großen... Ja, die Grafiker unter uns werden ein bisschen abkotzen, aber ja, es gibt halt nur noch die Einheitswebseite. Richtig. Schwarz auf weiß, dass man schön lesen kann. Klassisch, ne? Große Buchstaben, keine besondere Schrift. Ja. Ne? Also reicht doch. Und in ganz klarem Deutsch, ohne Marketing, Slang. Da rückt die Information wieder in den Mittelpunkt. Von wegen, wir werden deine Performance in den Himmel hypen. Ja. YOLO. Klick hier, klick da. Hast du gerade YOLO gesagt? Ja. Was für ein geiler Übergang. Gut, siehst du, dann habe ich ein Stichwort gegeben, um hier schnell den Ausstieg zu bekommen. Das war nicht abgesprochen. Nee, war nicht. Aber ich weiß, dass du was auf dem Zettel hattest. Warte mal. Jugendwort des Jahres. Dieses Jahres? Rede. Nein. Okay, du hast ihn nicht verstanden. Gut. Nee, Rede. Ja, sprich oder was? Nein, pass auf. Nee, Rede heißt, weil du so einen geilen Übergang gemacht hast, sollst du noch lauter sein, damit alle das hören. Rede. Ach so. So, nein. Ist pass sowas auf. Wie, sowas wie Applaus, nur in Textform. Ja, irgendwie so. Also, liebe Leute. Rede. Richtig. Nee, du darfst nicht darauf reagieren. Es ist soweit. Ach ja, okay. Es gibt eine neue Auswahl für das Jugendwort des Jahres, diesmal 2025. Steht also noch nicht fest, was Nein, es wird? Nein, steht noch nicht fest. Ah, das heißt, wir können raten. Bis zum 2.9. kann man abstimmen. Können wir jetzt guessen, was es wird? Ja, na, ich kann dir schon sagen, es gibt ja eine Top 10, die jetzt in die engere Wahl gerückt ist. Okay, wir guessen in der Top 10. Genau. Wie redest du denn jetzt hier? Und die Vorschläge kommen von 11- bis 20-Jährigen. No? Okay, das und wir gehen mal durch. Ich muss sagen, diesmal in Summe werden das ich habe diesmal sogar einige verstanden direkt. Okay, dann sag du und ich sage dir, ob ich es verstehe. Okay, Nummer eins ist, checkst du? Ja, checkst du. Checkst du? Ja. Was heißt alles das? Alles klar, weiter. Na, sag. Na, checkst du. Ja? Verstehst du? Verstehst du es? Dann würdest du nochmal fragen. Ja, verstehst du es wirklich? Checkst du es, verstehst du es? Verstehst du? Ja. Ja, genau. Das ist unser. Richtig. Verstehst du? Ja, das ist die neue Variante von verstehst du. So ist es. Nein, von verstehst du. Verstehst du, steht Nein, hier. Verstehst du ist doch total alt. Ja, okay. Verstehst du, sagen wir in unserem Alter. Also schon mal sehr gut, ne? Das nächste ist das Crazy. Das Crazy, das sagen wir da heute auch schon. Naja, deswegen ist es ja ein Jugendwort. Hä? Ja? Das habe ich vor 100 Jahren schon gesagt. Okay, was heißt das? Das was ist verrückt. Das ist ja. Crazy. Sprachlos, also deutet eigentlich auf Sprachlosigkeit hin, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll. Ja, das ist crazy. Oder keine Lust hat zu antworten oder einfach nur höflich bleiben will. Ist das die Liste von 2009? Nein. Na gut, nächster, komm. Ist sowas wie, ah cool oder okay. Ja. Ja. Was? Ich sag doch, ne, das ist diesmal. Nummer drei, sag mal Nummer drei. Ja, das ist ja noch einfacher. Digger. Oh Gott, ey, wo sind wir? Ja. Ne? Also Bro, Bruder, Freund, Freunde und so weiter. Ja. Jetzt kommt das nächste. Es wird schon schwieriger. Gunen. Gonen. Oder Gunen, Gonen. Mit G-O-O-N-E-N. Gunen. Gunen. Gunen. Hast du heute schon gegoont? Gegoont? Nee, weiß ich nicht. Sag mir nichts. Weißt du nicht? Geht dir ein Scheiß an. Du musst doch wissen, dass du dich heute schon selbstbefriedigt hast. Heißt es das? Ja. Was? Ein Slangwort für Selbstbefriedigung. Ursprünglich wurde es benutzt, wenn es nicht bei einer kurzen Handlung blieb, sondern zum Beispiel auf eine Dopaminsucht schließen ließ. Inzwischen ist es ein allgemeines Synonym. Okay. Ja. Na gut, dann nächstes. Okay, hast du schon mal eins? Also warte mal. Selbstbefriedigung hat doch nichts mit Masturbation zu tun. Könnte eine Art sein, aber hier ist es ja in dem Beispiel mit Dopamin, also so ein bisschen aufputschen so mäßig. Ne? Ja, okay. Hm? In dem Sinne. Low-Key. Also Englisch, ne? Low-Key. Tiefer, L-O-W-K-E-Y. Okay, Low-Key. Was ist ein Low-Key? C. Nee. Also bedeutet so viel wie ein bisschen unauffällig oder unterschwellig. Ach so, deine Arroganz mir gegenüber ist low-key rüber. Ja, genau. Okay. Also zum Beispiel, wenn es um Gefühle geht, Ansichten oder auch Geschmäcker. Ne? Also der Kuchen ist ein bisschen low-key gewesen. Ich glaube, du benutzt das falsch. Hm? Ich glaube, du benutzt das falsch. Genau, das ist. Ich bin halt nicht mehr so jugendlich. Ja. Na, das können wir machen, der nächste. Okay. Rede, hatten wir schon. Rede. Na? Mach mal, meint lauter, alle sollen es hören und so weiter. Zustimmung mit Nachdruck und so weiter. Jetzt kommt ein Begriff: Schere. Schere? Ja. Wie die Schere? Ja. Ich habe keine Ahnung. Aus der Gaming-Szene? Hilft dir das? Nee. Ist quasi wie ein digitaler Handschlag, der sagt, hey, mein Fehler. Und wir hören, es ist 18 Uhr, die warte mal. Marienkirche. Schere, ist das. Kommt das von Schere, Stein, Papier? Das weiß ich, nee, ich glaube nicht. Okay. Ne? Wer missbaut und dazu steht, hebt metaphorisch die Schere. Ach so, hier, der macht Im so Fußball hier. Im Fußball wäre es die gehobene Hand nach einem Foul. So hier, so hier. Ja, irgendwie so, ja, genau. Also ist aber kein Wort. Hm? Ist aber kein Wort dann, wenn du sagst, das ist eine Geste? Nein, der ist ein Begriff, als Jugendwort steht es so, ja zur Schere, Auswahl. Okay, Schere. Genau. Ah ja, guck mal hier, sag mal, ich hab's, sag mir mal, dass ich es versaut habe. Ich muss mal ehrlich sagen, du warst halt wieder 5 Minuten zu spät. Schere. Die Scherengäste. Und vielleicht noch. Ich war 5 Minuten zu früh. Muss ich ja Schere machen. Nee, und vielleicht noch als Ergänzung: wie Digger ist Schere auch letztes Jahr in den Top 10 gewesen, übrigens. Und hat nicht gewonnen. Dann haben wir nächste. Dann alles auf Schere. Genau. Sybau oder Sybau. S-Y-B-A-U. B-A-U. Sybau, Sybau. Klingt süßer, als es gemeint ist. Okay. Und ich gebe dir einen Tipp, ist eine Abkürzung. Ist ja oftmals so. Symbol. S-Y-B-A-U, Englisch. Also, shit your baggy ass us. Keine Ahnung. Zwei Worte waren richtig. Shit und... Shut your bitch ass up. Ach so, Scheiße. Wird gerne in Videos und Kommentarspalten geschrieben. Okay, halt die Fresse. Wir, die Älteren, sagen, halt die Fresse, genau. Warte mal. S-Y-B-A-U. Okay, alles klar, finde ich geil. Aber jetzt ist die Frage, wie man es anwendet. Sybau steht im Gegensatz dazu auch durchaus ironisch und mit Augenzwinkern. Okay, aber du, das kannst du nicht sprechen. Ich glaube, das schreibst du tatsächlich. Na, wenn es Englisch ist, Sybau? S-Y? Nee. S-Y-B-A-U. Ja, irgendwie so, ne? Auf Englisch dann halt. Ich glaube, das ist geschrieben nur cool. Hm. Aber es ist ja Sprache. Sprache wird gesprochen. Macht Sinn, deswegen ist es ja Sprache. Ja. Ja, keine Ahnung. Komm, also, bist du schon durch oder kommt noch einer? Nee, kommen noch zwei. Oh, zwei. Ist ja eine Top Ten. Tod. Tod? Mhm. T-O-T? Ja. Wenn einer gestorben ist, ist er tot. Oder auch bei den Jugendlichen heutzutage der Tod, T-O-T. Na, in dem Sinne. T-O-T. Tod. Also soll der Begriff beschreibt Situationen, oder etwas, das komplett daneben ist. Oder einfach lahm, peinlich oder unbeabsichtigt uncool. Ein ja, Beispiel? Weißt du, ein Smart Home ist voll tot. Ja, dein Stream Deck. Stehst mit Freundinnen auf einer Homeparty, Musik leise, alle sitzen am Handy, tot. Langweilig. Ja, genau. Und letzter Begriff, Tuff. Tuff. Ja. Oder Tuff. Tuff. Oder Tuff kann, ich weiß nicht, hier steht nicht, ob es Englisch oder Deutsch ist. T-U-F-F? Ja. Ja, Tuff. Tuff? Das ist für die Leute, die Englisch nicht richtig schreiben können, die schreiben Tuff. Achso, neudeutsche Rechtschreibung. Nee. Aber Tuff gibt's. Ne? Jo, also was, wofür steht's denn? Tuff für clever. Ja, also man will damit auf positive Art ausdrücken, dass man beeindruckt ist. Tuff. Also krass oder cool, ne? Egal Tuff. Ob aussehen. Nee, warte, wir müssen das durchspielen, Stefan. Tuff. Wenn ein Jugendlicher, du sagst jetzt irgendwie, du hast gestern Abend bist du im Schlafanzug nochmal beim Mülleimer gewesen. Ja. Und ich reagiere drauf. Voll Tuff. Wir spielen das mal schnell durch. Du, René, weißt du was? Gestern Abend habe ich noch im Schlafanzug den Müll runtergebracht. Tuff. Bingo. Ja, passt doch. Volltreffer. Ja. Ja. Okay, super. Wir haben es kapiert. Haben wir rausgefunden. Genau. Also egal ob Aussehen, Skills oder Aktionen, Tuff passt immer, wenn es richtig ballert. Ah ja. Ja, du, Schere auf Lock. Ja. Also ich muss sagen, da waren einige dabei, wo ich dachte sofort, ja okay, ich weiß, was damit gemeint ist. Das war die letzten Jahre nicht immer so. Du, ganz ehrlich, ich glaube, die verarschen uns mit dieser ganzen Jugendwortgeschichte schon was, seit... Was ist jetzt dein Favorit? Schere. Schere, ja. Ja. Ansonsten, wie du schon sagst, so checkst du und so, das ist ja... Hat jemand in den Blumenkübel gepisst? Schere. Also meinst du jetzt hier? Nee, okay. Oh Mann. Nee. Ja, und erinnerst du dich noch an das Jugendwort des letzten Jahres? YOLO, keine Ahnung. Aura. Aura, ja. Aura. Ne? Ja. Hier 10 Aura, Stefan, für dich. 10, ja, siehst du, ey, du hast es kapiert. Du, natürlich. Ja. Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So kann man es auch sagen. So, weißt du? Ja. Ja, aber echt cool, ich bin gespannt, wer gewinnt. Und dann reden wir nochmal drüber im September. Also, stimmt so lange ab auf der Webseite des, was ist das? Duden.de wahrscheinlich. Ja. Ganz ehrlich, ey, Jungs, ihr seid... Langscheid, irgendwas. Ihr jungen Leute, ihr seid so cringe. Ja, mega. Tot. Ja. Urst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du da irgendwas vorgenommen heute Abend? Heute Abend? Also ich bin erstmal froh, dass wir bisher den Regen überstanden haben und dass wir den Mut hatten. Ein paar leichte Tropfen haben wir abgekriegt, aber es ist auch ganz schön dunkel hier, finde ich. Und aber, nee, ich habe heute Abend nichts mehr vor. Ich würde tatsächlich mal mein Stream Deck angucken, okay. Ob es ein paar geile Ideen gibt, wie ich das noch effizienter einsetzen kann. Ja, bestimmt. Das hat mir diese Ausgabe gebracht. Ich spüre, wie es feuchter wird. Nein, das täuscht. Okay, wollen wir hoffen, dass sich das noch ein bisschen hält, ja. Nee, ja. Ansonsten, diese Smart Home-Geschichte. Ich glaube, ich werde mir auch nochmal 5 Minuten hinsetzen und überlegen, ob es nicht irgendeine smarte Anwendung gibt, die mich überzeugt. Nee, dann kommst du mal wieder zu mir und dann. Ich gucke auf jeden Fall mal diesen 150 Euro Computer an. Kann ich dir schicken, ja. Kannst ja auch für andere Sachen nutzen. Webserver. Ist ja nur eine Anwendung. Du kannst den auch als Webserver genau nutzen. Webserver ist genau das, was Natürlich. Ich geil finde, so einen eigenen, wohnungseigenen Blog. Genau. Heute haben wir das gefrühstückt. Aber da ist tatsächlich, ich habe schon oft überlegt, es gibt ja so. Also als Programmierer kannst du halt viel machen und du könntest zum Beispiel eine Einkaufs-App, gibt's alles halt. Mhm. Also eigentlich. Hat sich hier gerade einer eingedieselt? Riechst du das? So richtig süßlich mit Parfüm. Du hast recht, das riecht. Über uns ist ja auch noch ein Büro. Wer weiß. Aber riecht gut, finde ich. Es riecht übrigens gut. Ja. Zack. Das war der Lügen. Ja. Nein. Nö, finde ich auch. Duftet gut. Caloritil, ja. Eine Stunde, aber das ist mit Gelaber vorneweg. Ja, aber nicht so viel. Also, ja, wir sind ja entspannt, ist eine Sommersendung. Also, ihr hört dieser das. Sommer, ganz ehrlich, schreibt mal in den Kalender, Sommer 2025, schon mal nur 1 von 10 Punkten. Ach komm. Das gibt eine schlechte Bewertung. Ach komm. Nein. Gibt es irgendwo, wo man Sommer bewerten kann? Bei wetter.de oder so, keine Stimmt, Ahnung. Kann man wetter.de? Ja. Ey, ich werd heute gleich in den App Store gehen und werde wetter.de nur einen Punkt geben und werde sagen, scheiß Wetter. Ja. So, und ihr hört, haben wir schon gleich die Polizei gerufen, weil René den Sommer so kritisiert. Ich finde es nicht gut, René, der soll schön werden, der Sommer. Ist von ganz, ganz oben kommt. Und wir haben ja noch August. Und dann September. Noch August, ey. Also ich kann mir nur vorstellen, dass der Sommer sich dieses Jahr verschiebt. Ja. Kommt er mit der Bahn? Und ich habe ein blödes Gefühl, wir mussten beim letzten Mal schon sprinten. Nein, heute nicht. Heute nicht? Nein. Die Hoffnung ist größer als das Wasservolumen, was da oben auf uns wartet. Also wir haben es ja schon gesehen, der Tisch hier war heute nicht so nass wie letztes Mal. Also so viel Regen war. Ich muss sagen, diese Folge bleibt mir nicht so geil in Erinnerung, weil es ist nicht schön. Also klar, wir hatten lecker Kuchen. Ja, wir hatten Energy Drink für 16 plus. Ja. Was heißt plus 16? Das ist doch nicht die Altersbegrenzung. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe neulich, vielleicht kannst du mir das sagen, ich habe neulich im Supermarkt einen Jungen gesehen, der mit dem Verkäufer oder Kassierer in Streit geriet. Ach. Und dann sein Handy rausholte und sagte, ein Foto zeigte von einem Ausweis, von seinem, keine Ahnung, was für ein Ausweis, und sagte, hier, da, und sie haben mir nicht geglaubt, dass ich 13 bin. Hm. Da habe ich überlegt, was hat denn der gekauft, dass der nachweisen muss, dass der älter als, oder dass er 13 ist? 13? Also die Gummibären werden es nicht sein. Die Grenze muss ja 12 sein. Und dann wurde mir, also ich habe das natürlich ein paar Leute gefragt, weil es mich interessiert hat. Taschengeldparagraf? Bestimmte Summe Ahnung. Nur ausgeben? Ach so, meinst oder du eine so zu viel Guthabenkarte oder? Das weiß ich bei gar Bier nicht. Bei dir wird es nicht gewesen sein. Oder vielleicht wollte er mit Karte zahlen und hätte noch keine haben dürfen? Oder, nee, weiß ich nicht. Ja, gibt es so Zahlungsmittel, die man ab bestimmten Alter Wir checken das mal, damit ihr wisst, wo ihr mindestens älter als 12 sein müsst. Ja. Damit ihr dürft. Aber, nee, keine Ahnung. Er hat mich gewundert, weil Bier. Ich dachte, in der Alkoholabteilung? Nee, ich habe sofort gedacht, das liegt an Alkohol, ja, oder Kippen. Ja, denkt man immer sofort, ne? Rauchen, Alkohol. Obwohl, du darfst ja Alkohol kaufen, wenn es nicht für dich kaufst, sondern für deine Eltern. Nee, also, da muss aber der Erwachsene mit dabei sein. Hä, wenn der zu Hause auf dem Sofa liegt, kannst du nicht das sagen, ey. Kannst du mal rüber genau, zur Aldi gehen mit und mir einen Träger Bier bringen? Hat aber schon lange her hatte ich ja mal erzählt, dass ich auch angesprochen wurde von so ein paar Jugendlichen. Ich erinnere mich. Die gesagt haben, kannst die haben du für uns Zehner in die Hand gedrückt das mehr, nee, das nicht, aber ob ich für die Alkohol kaufen gemacht? Kann, habe ich gemacht. Und ich habe netterweise natürlich noch eine Packung Orangensaft dazu gepackt. Hast du gemacht? Ja. Hast du aber nicht von dir. Habe ich denen geschenkt. Ja. Als cool. Ausgleich. Und die haben sich gefreut. Zu deiner Entschuldigung ist natürlich schon verjährt. Natürlich, da kann mir jetzt keiner mehr was nehmen. Ach, das hat doch jeder mal irgendwie gemacht. Wir waren da alle mal jung, oder? Ja. Die waren hier irgendwie auf Klassenfahrt in so einer Jugendherberge und. Ja, wie viel wollten, was wollten die haben? Was Hartes oder nur Bier? Nee, das war, was war denn das? Moncherie. Nee. waren auch keine Gelee-Bananen. An der Kasse. Du, die Gelee-Bananen, da musst du mir aber jetzt deinen Ausweis zeigen. Nee, ich glaube, das war so, bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es Wodka Gorbatschow war. Oh, gleich die harten Drogen. Naja, was die halt so. Wie viele Flaschen? Eine. Na gut. Eine. Und die haben ja auch passendes Geld dazugegeben gleich. Ja, haben sie alle zusammengekratzt von ihrem Taschengeld. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber naja, ja. War okay. Ja, na gut. Gehen wir in unsere Endphase in über. Medias Res. Ja? Ja. Dann schauen wir uns mal unsere Witze an oder hören sie uns an. Immer ein Highlight, auch in Folge 170, irre René. Ja. Wir waren mal jünger. Ja. Aber ja, so ist das. Dann schauen wir mal. Wie, ja. Wie viele Jahre sind wir eigentlich gealtert in der Zeit? Das kannst du als Hausaufgabe machen. Das hat mit Rechnen zu tun. Genau. Irgendwas mit 50 durch 2 mal 170. Ja. Sowas in der Art muss das sein. Irgendwie so, ne? Ja, na gut. Na gut, du fängst an. Witzbattle in Folge 170. Bitteschön. Beim Arzt. Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas für mich, damit ich jünger aussehe? Ja, hier, nehmen Sie den Schnuller. Sehr gut. Sehr gut. Hm. Mein Internet war heute kurz weg. Habe ich meine Familie kennengelernt. War ganz nett. Ja, sehr gut. Frau zu ihrem Mann. Was machst du denn da? Ich esse die Hausaufgaben von unserem Sohn. Aber warum? Ja, der wird morgen eine wichtige Lektion lernen. Hm. Manchmal wird einem nicht geglaubt, selbst wenn man die Wahrheit sagt. Ah, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Mann beim Arzt, Herr Doktor, ich vergesse alles. Seit wann haben Sie denn das? Was denn? Ja, hm? Klassiker. So, das Wort Brunch, ja, das ist eine Wortverschmelzung aus Breakfast und Lunch. Mhm. Ja, also zu Deutsch, Frühstück und Mittagessen. Ja. Also kurz gesagt, fressen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich war heute bei einem Seminar über Kleptomanie. Ich muss ja sagen, ich habe da eine Menge mitgenommen. Ja. Ja. So, Bonuswitz. Einen habe ich nur. Hm? Okay, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Meine Mutter meinte, also ich 20 Jahre, 30 Jahre vorher, hm? Meine Mutter meinte vorhin zu mir, es wird Zeit für eine eigene Wohnung. Ja. Ja, finde ich schon schade, aber mein jetzt. Vater und ich werden schon irgendwie alleine zurechtkommen. Sehr gut, sehr gut. Das war der Wind und Renés Getränk ist umgekippt, aber war schon leer. Ja. Ich habe auch noch eine Frage an dich, René. Was ist deiner Meinung nach das größte Problem der Menschheit? Dummheit oder Ignoranz? Keine Ahnung. Ja? Aber ist mir auch egal. Richtig, genau das war die Antwort. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, es wird wirklich dunkel ja, hier. René ich glaube, Angst, es ja. wird gleich... wir reizen es immer total aus. Komm, wir gehen bis ans Limit. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt zwei Sachen greifen und dann ist gut. Richtig. Einen Spruch für euch habe ich heute wieder. Ja? Der Spruch des Tages. Der größte Fehler, den wir im Leben machen, ist zu glauben, wir hätten Zeit. Mhm. So ist es. In diesem Sinne. Wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Das ja. war Folge 170. Und jetzt geht es wirklich los zu regeln. Also, genau. Also. Die Zeiten wiederholen gut. sich. Macht's gut, wir machen Schluss. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Wir räumen auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Wie kann man, ganz ehrlich, wie kann man denn bitte schön rote Schrift auf grauen Hintergrund machen? Gott sei Dank heutzutage wegen Barrierefreiheit verboten. Ja, muss ich das Gerät zurückschicken oder Firmware-Update runterladen. Vielleicht haben sie die Farbe geändert. Das kann natürlich sein, ja. Ah, gut, dann warten wir jetzt noch 5 Minuten. Vielleicht kommt Marc ja noch. Ich habe kein Klingeln hören. Oh nein. Warten. Ich habe einen Tropfen abbekommen. Nein, guck mal, ist blauer Himmel und... Könntest du noch mal kurz aufs Wetterradar gucken? Hast du eine Apple Watch? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, denk dran, beide Hände ans Mikrofon. Wäre es ja kalt. Haben wir ein Mikro? Mhm. Ja. So, Kamera läuft jetzt. Kamera ab. Audio Aufnahme läuft auch? Aufnahme läuft. Sicher? Sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche. Oh ja. Muss ich das auch noch im Auge behalten? Nö, oh, das sehe ich schon. Ich habe das Gefühl, bei jeder Aufnahme kommt hier eine Aufgabe dazu. Du, man muss sich weiterentwickeln damit. Ja, merkt schon. Na? Das ist wie überall. Mehr ja. machen und weniger bekommen. Hä? Ach so? Hast du einen falschen Job? Nee, alles gut. Wolltest du damit was sagen? Bin sehr zufrieden. Würdest du dich hier bewerben gerade, oder? Ja, ich bewerbe mich hier in diesem Podcast als Bildingenieur. Gut. Gut. Fangen wir los? Yes. So, läuft wieder. So, wir sind wieder da und oh, wir mussten schnell flüchten, aber es ist nur ein bisschen Nieselring. René ist ja so ein bisschen weich, deswegen haben komm, wir... Komm, deine Technik ist weich. Ja. Willst du ein Shampoo haben? Dann kannst du... Nee. Okay. Aufsager. Thema Aufsager. Smart Home. Smart Home. Schere. Sehr gut. Ja, dann machen wir jetzt aus hier. Ja. Und stopp.